kommt so ein Typ auf einen Vogel angeritten. Was will der denn? Auf einen Vogel reiten? Warum? Pferde, nein, wir sind Knights und reiten auf Vögel dicke Pekos. Im Magma Dungeon ist es heiß. Im Magma Dungeon, in Magma Dungeon ist Diana. Und versucht ein Monster mit einem Messer zu messern. Jetzt! Pferde, nein, wir sind Knights und reiten auf vögeldicke Pekos. Stalker Girl Diana! Kopiere dir einen Skill! Jetzt! Nein, Diana, das Gamer! Und Stalker Girl fixt Monster mit einem kleinen Messer! Pferde!